Ein Stuhl. Ein Fauteuil wäre besser für die Kniekehlen. So geht's nicht. Es geht auf diese Weise nicht. Ich muss was ändern. Ein Tagesablauf, ein vollständiger Tag. Gib mir noch ein Kissen. Am besten zwei. Morgens, das weiß jedermann, wäre die beste Arbeitszeit, die auch Schopenhauer empfiehlt. Allerdings ohne Morgenlektüre. Schopenhauer? Ein philosophischer Schriftsteller. Doch morgens ist mir sterbensübel. Ja, extrem übel. So dass ich warten muss, bis mir nicht mehr übel ist. Aber dann kann ich nicht mehr arbeiten. Vielleicht wird dir vom Arbeiten... Von Anfang an habe ich meine Anamnese eigenhändig. Ich meine, ich habe alle Symptome verzeichnet, notiert. Ja, es liegt sogar eine diagrammatische Fassung mit einer Kopfschmerzkurve in einem Koordinatensystem vor. Ja, vor. Ich suchte eine meinen Beschwerden der Krankheit angemessene Nomenklatur. Mit Hilfe stereometrischer und planimetrischer Berechnungen etablierte ich einen Patientenkörper. Das heißt, meinen Körper als Patient. Nein, vielmehr, ich meine weniger mich als Körper, sondern einen idealen Körper. Bitte noch einen Cognac, Odile. Wärm du ihn. Meine Hände sind eiskalt. Das passiert so im Alter. Darum kümmert sich niemand. Ich musste den Punkt des Infiltrans herausbekommen. Ja, den Punkt des Filters. Infiltrans. Diese Sprechfehler in Kleinformat sind übrigens typisch. Er hat sich schon als Kind versprochen und war kerngesund. Eine vernünftige Zeichenreferenz wird dadurch bei Ärzten und Therapeuten etwas erschwert. Ich habe immer Kopfschmerzen. Seit 40 Jahren. Ich kenn's nicht anders. Hört doch zu, niemand hört mir zu. Die Doktoren grinsen und legen eine vegetative Dystonie auf den Tisch. Spreche ich über meinen Pulpa-Sinn oder meinen Luftdrucksinn oder meinen Elektrizitätssinn und werfen mich aus. Das ist nicht freundlich von den Ärzten. Ja. Bring deinen Tag hinter dich. Du bist noch nicht einmal aufgestanden. Ich stehe gegen 8.35 Uhr morgens auf. Übelkeit gegen 9.10 Uhr. Am Schreibtisch Arbeit an der Taxonomie des Carabeus Periculum L. L? Bis L bin ich noch nicht gekommen. Subgenus. Gibt es keine Kurzfassung? Meine Güte, diese Wehleidigkeit, diese Einbildungen und Vorstellungen. Sieh mich an. In 20 Jahren werde ich 100, wenn alles schlecht geht. Nichts funktioniert mehr. Das Gedächtnis versagt. Ich rieche kaum noch etwas, außer Exkrementen. Ich schmecke nichts mehr. Zigarren reizen meine Schleimhäute. Meine Blase quält mich. Eine Art von Pyramidenschmerz setzt ein. Was für ein Schmerz? Ich nenne ihn den Pyramidenschmerz. Denn er geht von oben, vom Kopf aus und strahlt über den Leib von oben nach unten. Bei Kopfschmerz nicht unüblich. Vielleicht eine kleine erläuternde Zeichnung. Ein sehr einleuchtender Schmerz. Bitte fortfahren. Toilettengang, aber es kommt nichts. Druck auf der Blase, aber es kommt nichts. Jetzt ahmt er noch meine Beschwerden nach, lieber Neffe. Die Steuerung, Gehirn, Hand, klappt nicht mehr. Die Intentionen gehen daneben. Keine Absicht, oder ich meine, es ist kein voluntaristisches Problem. Was für eine Voluntos? Der Geruchssinn fällt vollständig aus. Nichts riecht mich. Ich wasche meine wunden Hände. Musst du dich wie Christus ausdrücken? Von den Waschungen, ich meine, vom Waschen. Und warum wäschst du sie, wenn sie wund sind? Verzeihung, sie sind wund, weil ich sie so häufig wasche. Warum wäschst du sie so häufig? Fühlst du im Dreck? Fasst du fremde Hunde oder Damen an? Suchst du Wattekuchen im Klobecken? Es ist mein Bazill. Dann nehme ich meine Lektüre auf. Ich meine die Pflichtlektüre. Im Augenblick Hampels Körpervolumina und ihre Relation zur Hypophysengröße. Das macht ja nichts. Was ist das mit der Bazillophobie? Du hast doch zwei Therapien deswegen hinter dir. Die Wechselbäder, die Sodakur, die Traubendiät. Ich fürchte auch die Leute. Ich meine die Hände der Leute oder ihre Haut. Die Berührung, ihren Mundgeruch, ihre Speicheltröpfchen beim Sprechen. Immer davon ausgehend, wie sehr sich der andere vor meinen Berührungen, meinen Bazillen, meinem Mundgeruch oder den

aber ich muss es beweisen. Odile, beweisen. Die Empfindung allein, mag sie noch so komplett sein, vermittelt nicht die sogenannte Wirklichkeit. Nein, wird man erwidern, sie ist subjektiv und begrenzt. Aber wenn das Denken das isolierte Einzelne fassen kann, ich meine, über Hypothesen hinaus, wenn es wenigstens Insignien der unbekannten Krankheit gäbe, dieses Gefühl, die Organe stürben. Aber ich werde mich wieder versprechen, hastig werden, überspringen, einen Knopf ins Auge fassen oder seinen Adamsapfel und dann die Erklärung der aleatorischen Natur der Krankheit. Kann ich es denn berechnen? Dann könnte ich es durch eine Denkoperation an einer Bekannten messen, aber dann wirft man mich wieder auf das Prinzip der regelrechten körperlichen Substrate für bekannte, nicht psychische Störungen. Krankhaftes Fehlen des Farbstoffes in Haut, Haar oder im Auge. Albinismus. Das Schlimmste sind die Körperveränderungen. Kaum merkliche Veränderungen, innen wie außen. Nimmt sonst wohl niemand wahr. Ich nehm's schon wahr. Nimmt niemand wahr. Mit zwei S? Vielleicht spreche ich zu deutlich drüber oder schamlos. Ein Arzt sagte mir, Sie sind Ihre Filantia verlustig gegangen. Und dann die Haut, absolut unempfindlich. Ich verbrenne mich, ich steche mich, ich stoße mich und ein leichter Schmerz entsteht. Ja, mit zwei S von der Seite betrachtet. Worüber denkst du nach? Ach, es ist... Woran stößt du dich? Es ist nichts, ich muss mich anders benehmen. Stell dir vor, so ein Sprechanfall überkommt mich in einer Praxis. Sie schätzen schwarzhafte Patienten nicht. Der schweigende, analphabetische Körper genügt ihnen. Sie riechen meine Lektüre, sie schnüffeln mein Schnüffeln und tasten in Büchern und Journalen. Ich bin stigmatisiert von Pschyrembel. Man müsste die einander ähnlichen Symptome rigoros zusammenfassen und den Rest mit den jetzt verschmolzenen evaporisieren. Und ein anderes Wort für Bewegung? Ein anderes? Motion. Ich kenne meinen Meyerson mit seinen einfachen lexikalischen Partikeln. Meyerson hat eine etwas belegte Stimme. Aber nichts kommt in Bewegung, trotz meiner Lektüren und den vielen Übereinstimmungen. Platters Medizin für den Alltag in Frage und Antwort. Gibt es eine unterentleerte Blase? Antwort nur unter Umständen oder, worauf deutet Harnstechen hin, auf eine überfüllte Blase? Dabei gibt's kein spezielles Zeichen, das einem der meinen vollkommen entspräche. Und diese Differenz... Geruchslehre. Mit O. Nach der Lektüre geht's mir immer eine Spur besser. Als fühlten sich die Organe durch die Augen und die gelieferten fremden Zustände besänftigt. Der Kopfschmerz ist dann nur noch ein sanftes Pulsieren. Nicht mal unangenehm. Motion. Nein, nichts ist besser geworden, wenn es je gut war. Ich benutze Lanskys teuren Inhalator und was ist die Folge? Ich huste länger als früher, ich verschlucke mich häufiger und meine Lungen haben sich geweitet. Mit einem O? Osmo. Ja, Osmologie. Die Haare fallen mir aus, sogar der Phallus aus der Nase wandert allmählich aus. Die Nasenschleimhäute sind gereizt, ich esse nichts ohne Ekel, zuerst habe ich das Lesen aufgegeben. Samjevs Hausmedizin ebenso wie die populären Artikel aus Reader's Digest, Greufs Hygienefibel und Hoffners Körper des Menschen. Natürlich auch Rohs Abriss der Neurologie. Chismans Bandkörperkultur habe ich behalten, weil die Illustrationen so schön waren. Und das kleine Lexikon von A bis Z habe ich heimlich behalten, weil es so handlich ist. Man kann sich immer noch ein wenig im Wartezimmer präparieren. Aber die forensische Medizin von Blatt und Smegmus habe ich entfernt. Es waren ekelhafte Fotos drin. Mich sehr erinnert. Meyersons medizinische Ethik habe ich behalten. Mein einziger Trost. 400 Seiten Garamond Antiqua. Riechst du das? Riechst du das? Riechst du mich? Das bin nicht ich allein, das ist das Mähenschaf. Streng nach Dr. Lindberg. Machen Kreuzworträtsel bei einem kleinen oder bei einem großen Wortschatz mehr Spaß? Ich weiß es nicht. Ich denke an meinen Hornsinn, meinen Pulpersinn, meinen Elektrizitätssinn, an den Hungersinn, den Kältesinn. Bitte. Bitte Düngesalz mit 4 Buchstaben. Kali, Kali, Kali. Was ist? Ist dir etwas? Nur Kopfschmerzen. Du solltest dich niederlegen. Du bist schon 3 Stunden ununterbrochen wach. Im sogenannten gesunden Zustand kennt der Körper keine über ihn hinausgehende Konzeption seiner selbst, sagt Meyerson. Er ist ohne die geringste vernünftige Organisation. Erst beim Ausbruch einer Krankheit erhält er Bewusstsein und wird damit zum Subjekt. Das hat mir immer eingeleuchtet. Wie kann es denn anders sein? Du hattest lange keine Freunde, nicht? Bist du enttäuscht worden? Vielleicht kommt's aus der Kindheit. Krankheit oder was man dafür hält, ist eine Strafe und von Krankheiten war unsere Familie immer betroffen. Das heißt, es waren keine bestimmten Leiden, aber andererseits auch keine unbestimmten. Zborowski aus Montreux hat sie an mich empfohlen. Mhm. Alkoholiker gab es nicht. Oder Anämien. Eine Großtante Katja litt an Unterleibstyphus. Eine angeheiratete Linie, da kam ein Wasserkopf vor. Ja, ja, ja. So. Sonst kein Typhusfall bekannt. 1953 starb mein Vater an einer Koronarthrombose. Ist nichts Ungewöhnliches, das kommt häufig vor. Er starb nach, ich meine, auf einer Amerika-Schiffspassage. Und der Kollege Zborowski hat Sie diätetisch behandelt? Mhm. Bei den Kinderkrankheiten nichts Besonderes, Exotisches meine ich. Diphtherie, Scharlach, ohne Spätschäden, Masern und Keuchhusten, dann kamen die Schwierigkeiten mit den Milchzähnen. Naja, das ist kein Spaß. Aber immer Ängste, Befürchtungen von Bazillen, Viren und Mikroben. Ab 1954 begann ich mein Gesundheitsbuch, streng nach dem System Meyerson. Disziplin ist immer wichtig. Jahrelang. Nicht die geringste Abweichung oder Irritation, nichts Unvermutetes bei üblichen Zuständen. Natürlich immer mit den Zähnen. Ich muss versuchen, eine gewisse Ordnung. Die Zahngeschichte korrespondierte mit 2 anderen Zuständen, den Allergien. Eine solche Prädisposition ist nicht wenig häufig gegeben. Aber dieser unerfahrene Ekel vor Kontakten, vor fremden Lippen, der Feuchtigkeit, dem Speichel, den Schleimhäuten schlecht. Nicht unhäufig. Man hat das Gefühl, zu verfaulen. Und dann die Träume, das heißt, ein Traum, das heißt, er kehrte nicht immer in den gleichen Abständen wieder. Es gab Pausen oder die Traumfarben änderten sich oder andere Bedingungen. Ich muss mich präziser ausdrücken. Der Traum als solcher hat schon eine gewisse Bedeutung. Zuerst habe ich alle Zeichen notiert und dann durchnummeriert, aber eine Dezimalnummerierung ist ja... Wir müssen zu den alten Ordnungsprinzipien zurück. Dann habe ich sie sämtlich mit den Buchstaben des griechischen Alphabets bezeichnet, aber der Kürze halber sagen wir neuerdings nur A oder B oder C und nicht mehr Alpha. Denn bei Zeta zeigte sich... Das Übel. Das Übel. Die Ordnung der Dinge entspricht der Ordnung der Sinne. Wer will das leugnen? Alles Üble, Schlechte, Unmoralische, Krankmachende, Letalausgehende, Sittenlose und Destruktive ist eine Folge des Einflusses. Als Systematiker habe ich zuerst nach einer Nomenklatur gesucht. Niemand will wahrhaben, wie gefährdet die zarte Frucht ist. Mein Leberzucken, die sogenannte nasse Niere, meine Zettelverlustängste, meine Sprechzwänge, mein Herzfließen und Numero Rho, eine Art von Petrifikation, gefolgt von Nummer Sigma, die sprechenden Organe. Wann fing das an? Ich nenne es immer meinen Morbus Meyerson, nachdem... Wann fing es an, frage ich? 9 Uhr morgens vor 2 Jahren, westlich von Kairo. Ich fing gerade einen Skarabäus unter Familie... Ich meine diese Mutterfixierung. Sie haben mich missverstanden. Ich meine das mit meiner... Wir. Ich meine, meine Mutter und ich... Wir haben uns immer missverstanden. Ja, das ist... Das ist das Syndrom. Bitte machen Sie sich keine Sorgen. Dieses Leiden ist weit verbreitet, leider. Nicht wahr? Sie werden dicker. Sie werden täglich schläfriger. Ihr Haarwuchs nimmt zu. Herabgesetzte Libido, Wünsche nach Dunkelheit, Lichtempfindlichkeit. Na, sagen Sie nichts. Die sorgende Hut der Mutter gibt das Medium, in dem das Kind sich in seine Welt hinein entfaltet. Solange ich denken kann, gab es immer Appetitlichkeitshindernisse. Einer Freundin, Dame etc., erklärte ich vor einem Kuss die Lingua. Ein von Schleimhaut umhülltes Muskelorgan, besetzt von Faden und Geschmackspapillen. Mehr wollte sie nicht hören. Vielleicht die Liebe eines reinen Mädchens. Bitte, Odile. Vielleicht sollte ich dich heiraten. Der uterinen Ebenbürtigkeit wegen. Ach was. Wann hat's angefangen? Wie hat's angefangen? Warum hat's... Hat Meyerson... wieder? Ich meine... Wieder gesprochen. Sich gemeldet? Zweimal. Ja. Nach Blesus und nach Hella. Blesus mochte er nicht. Beim Anblick machte er gleichermaßen einen Knoten. Während er bei Hella ein Gurren im Dünndarm hervorbrachte. Gurren? Wenn er nicht gerade zitiert, dann spricht er selten. Jedenfalls keine vollständigen Sätze. Hast du das den Ärzten erzählt? Angedeutet? Dann sperren sie mich ein. Weißt du, es sind Teilsysteme. Eine Gruppenseele mit gewählter Stimme, die alle anderen Teile aspektiv mitteilt. Nein, nicht mitteilt. Es ist mein Kopf, der spricht eben in seiner Deformationslage. Wie der Onkel immer sagt, wenn er nicht schlafen konnte. Mein Kopf ist wieder Gelee. Vor dem Besuch bei Professor Eichhorn werde ich mich umkleiden. Ich denke an den schwarzen Anzug, ein elfenbeinfarbenes Hemd. Mir ist nicht gut. Kommt noch ein Abschnitt? Ich habe so Gefühle. Was für Gefühle? So ähnlich, als brüte ich ein Ei aus. Ja, wirklich. Es ist eine ovale Spannung und im Kopf pulsiert auch eines. Ein Ei, meine ich. Und die Lampe blendet mich. Aber sie sprechen noch nicht. Ich meine damit, sie geben noch keine Befehle oder Anweisungen wie bei dir. Die Nase riecht, was sie riecht. Nein, mir ist nicht gut. Nichts weiter. Nichts von Belang. Vegetative Dystonie, Cephalgien, unklarer Genese. Weniger trinken, weniger rauchen, keine Eier mehr, keine Butter. Spazieren gehen. Sehr wichtig bei sitzender Arbeit. Aber meine... Diese Ängste, alles das... Diese Schäden teilen wir alle miteinander. Vermeiden Sie vor allem Fleisch. Bewahren Sie Haltung. Wenn die Patienten ihre Konvenienz nicht bewahren, wie sollen es da die Ärzte? Sind wir keine Menschen? Vermeiden Sie häufige Waschungen. Die wahre Reinheit kommt von innen. Die Zeichen der Körperorgane, ich spreche von Mensch zu Mensch, sind ja nicht authentisch. Ihr Ausweischarakter ist ein existenzieller. Sie... Ich... Ich meine... Sie sind... Musik.